Er hatte einmal gelesen, dass die Embryos im Mutterleib alle Stufen der Evolution durchlaufen, also als Fische und Lurche beginnen, später Fell bekommen, dann eine Zeit lang die Wirbelsäule von Schweinen haben und erst zuletzt als Menschen geboren werden. Vielleicht, denkt er inzwischen, beginnt nach der Geburt eine zweite solche Urzeit, diesmal die geraffte Menschheitsgeschichte, Kindheit genannt, so als müsse die Zeit der Jäger und Sammler auch noch einmal allen gemein sein, als das Grundlegende, aus dem sich dann die verschiedenen Arten von Erwachsenen entwickeln. Aus Fischen und Lurchen waren ja im Laufe der Evolution die verschiedensten Wesen entsprungen. Manche hatten sich zu Landtieren entwickelt, aus denen am Ende Affen oder Katzen wurden. Andere hatten sich für das Leben im Wasser entschieden und wurden später Delfine oder Wale. Wenn dem so war, hatte er seine Freundin in der Steinzeit kennengelernt und mit ihr sein Leben etwa bis ins späte Mittelalter hinein geteilt. Und das sind immerhin 2,5 Millionen Jahre. Vielleicht, so sieht er es aus heutiger Sicht, ist eine solche Urzeit, die man gemeinsam verbracht hat, eine unauflösbarere Verbindung als ein Versprechen. Die Augen, mit denen er und sie damals im Holzschuppen etwas gesehen haben, was sie besser nicht hätten sehen sollen, stecken ja noch immer in ihren Köpfen. Mögen die Köpfe inzwischen auch rein räumlich weit voneinander entfernt sein. Das Sehen von damals dauert ja immer noch an. Im Holzschuppen hatten er und sie sich ganz oben auf den Holzscheiten, in dem Meter zwischen den aufgestapelten Scheiten und dem Schuppendach, ein Versteck eingerichtet. Mit den Scheiten hatten sie Zimmer abgeteilt, die Zimmer mit Teppichresten ausgelegt, hier und da Stofffetzen an das Holz genagelt und eine Taschenlampe als Beleuchtung aufgehängt. So bewirtschafteten sie kriechend eine ganze Wohnung. Von seiner Leiter aus kann er das Dach des Holzschuppens sehen, das inzwischen ganz und gar mit Blättern und herabgefallenen, trockenen Ästen bedeckt ist. Meine Cousine ist zu Besuch, Nicole. Die will immer nackt baden gehen, die lässt sich auch von mir küssen, wenn sie nackt ist. René, der Neffe des Direktors des Reifenkombinats, war etwas älter, ein Urlauberkind. Und wenn er da war, kroch er sofort zu ihnen in den Schuppen, saß mit eingezogenem Kopf in ihrem Versteck und schlug ihnen dies oder jenes vor. Meine Cousine ist zu Besuch, Nicole. Die will immer nackt baden gehen. Die lässt sich auch von mir küssen, wenn sie nackt ist. Die ist zwar erst 12, so wie ihr, aber bestimmt schläft die auch mit mir. Bei jedem Stromanschluss gibt es 3 Kabel. Das blaue, das rote und das gelbe. Das blaue und das rote sind nötig, damit Strom fließt. Und das gelbe, obgleich es nie irgendwo angeschlossen wird, ist auch da. Und man nennt es die Erdung. Meine Cousine ist zu Besuch, Nicole. Die will immer nackt baden gehen. Die lässt sich auch von mir küssen, wenn sie nackt ist. Die ist zwar erst 12, so wie ihr, aber bestimmt schläft ihr auch mit mir. Wenn ihr euch hinter dem Holz versteckt, könnt ihr zuschauen. Wollt ihr? Zu dieser Zeit wussten sie längst, wie es aussieht, wenn Blut aus einer Schnittwunde läuft. Sie hatten sich selbst mit dem Taschenmesser in den Arm geschnitten und Blutsbrüderschaft geschlossen. Sie wussten auch, wie es aussieht, wenn beim Scheißen die Wurst erst langsam aus dem Loch kommt und dann schnell abfällt. Unter der Weide unten am Wasser hatten erst er, dann sie sich hingehockt und den anderen zusehen lassen. Und weil das Sehen immer nur das Sehen war, also weder anfassen, noch riechen, noch schmecken und nicht einmal hören konnte, denn beim Hören vibrierte, wenn man die Hand auf das Tuch der Radiolautsprecher legte, immerhin die Hand, weil das Sehen selbst niemals auch nur mit dem allergeringsten Stück Wirklichkeit gefüllt werden konnte, schienen ihnen zu der Zeit die Lagerräume hinter ihren Augen unendlich. Und das war wahrscheinlich der Grund, warum sie und er zum Vorschlag des Nachbarjungen sofort Ja sagten. Natürlich hätten sie den Holzscheiten, die sie vom Schlafzimmer ihres Verstecks abgrenzten, einen Stoß geben können, als René seine Cousine Nicole fragte, ob sie wisse, wie Kinder gemacht werden. Natürlich hätten sie auch etwas später, als René seiner Cousine Nicole das, was diese noch nicht wusste, erklärte, plötzlich hervorbrechen und alles als einen Scherz hinstellen können. Aber als René, der schon etwas älter war, Nicole fragte, ob sie Lust hätte, das, was er ihr eben erklärt hatte, selbst auszuprobieren, und sie darauf Nein sagte und dann immer und immer wieder Nein sagte, während René sie festhielt und ihre Beine mit seinem Leib auseinanderdrängte, und beide waren noch nackt vom Baden. Und als Nicole, die erst 12 war, schwächer war als René, der nach dem Sommer schon eine Lehre anfangen würde, und weinte, und er ihr den Mund zuhielt und dann begann, sich ruckartig auf ihr zu bewegen, da schauten er und sie noch immer durch die kleinen Spalte, die zwischen den Scheiten genug Platz ließen, um alles zu sehen.